Hören Sie jetzt. Blaupausen für eine bessere Welt. Die Autos, die kunterbunten Autos. Ja, das ist der Urwurm, beziehungsweise das Lied, mit dem das ich Tag ein, Tag aus mir anhören darf. Das neue Lieblingslied von Töchtling, dass ich das den ganzen Tag lang anhören kann. Also die Kinder haben eine Ausdauer, die ist bewundernswert. Oder manchmal auch ein bisschen erschreckend. Naja, auf jeden Fall ist das ja dieses Leo-Lastwagen, was ich eigentlich ganz furchtbar finde. Weil, ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, vom Militär gesponsert. Also vom amerikanischen Militär habe ich so ein bisschen den Eindruck. Weil da werden durchaus irgendwelche U-Boote und Panzer und so weiter zusammengebaut. Und da Leo ist Lastwagen, bringt er die Einzelteilnehmer dahin und dann muss zusammengebaut werden. Und meine Mutter letztens ein bisschen erschrocken, als die Kurze bei ihr war und gespielt hat irgendwie mit dem Bauklötzchen und meinte, Mama, guck mal, ein U-Boot. Meine Mutter war etwas erschrocken, wo kennt das Kind ein U-Boot her? Warum baut es gerade U-Boote? Das ist doch irgendwie nicht normal. Naja, außerdem finde ich die Sprechweise in diesem Film oder in diesen Serien auch irgendwie total bescheuert. Die spricht dann immer, oh, guck mal, Leo, du musst das und das machen. Ja, und so spricht die Kurze jetzt auch mittlerweile. Ich werde auch immer dauernd Lilo, also Leo genannt. Ein bisschen nervig, aber ja, it is, wie it is. Kann man nichts machen. Ja, und ansonsten hat mich ja letzter Zeit ein bisschen umgetrieben, das Thema Kindergarten und Betreuung fürs Kindchen. Und das hat sich jetzt ganz gut entwickelt alles. Wir haben jetzt zwei Zusagen für zwei Kindergärten. Wobei bei dem einen haben wir schon einen Vertrag, bei dem anderen noch nicht. Aber eine Zusage, dass es der Vertrag jetzt kommen wird. Und wir haben uns jetzt für die zweite Kita entschieden, weil wir noch keinen Vertrag haben. Es ist so ein integrativer Kindergarten. Was vielleicht auch nicht verkehrt ist. Ja, weniger Kinder, mehr Betreuer. Etwas anders strukturiert, anders gemacht. Finde ich eigentlich ganz gut. Genau. Und von der anderen Kita haben wir schon einen Vertrag sogar bekommen. Und was mir heute aufgefallen ist, habe ich gedacht, was soll das denn jetzt bedeuten? Stand da dran angekreuzt, Einwanderungsgeschichte. Ja, angekreuzt. Wir haben, also es war nie Thema bei den Gesprächen. Und ich frage mich, wie sie darauf kommen, das anzukreuzen. Also was es bedeutet. Ist das jetzt aufgrund von meinem Namen? Hat sie jetzt einfach entschieden, die Leitung einfach entschieden, das Kreuzchen hinzusetzen? Oder was soll das? Weil unser Kind, also ist das, oder weil mein Mann aus Westfalen kommt irgendwie, ist das jetzt deswegen? Also ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Und warum das da hingesetzt wurde. Ja, weiß ich nicht, aber die denken, Mutter hat irgendwie einen osteuropäischen Namen, also muss die irgendwie aus der Ecke. Also ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, dass das irgendwie ohne unser Zutun angekreuzt wurde. Naja, nichtsdestotrotz, wir werden es wahrscheinlich eh gegen diese Kita entscheiden, wo ich anfangs eigentlich auch ganz begeistert von war. Ich finde es eigentlich nach wie vor nicht schlecht, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du den gleichen Raum und die gleiche Spielfläche hast für 40 Kinder oder für etwas über 100 Kinder. Das ist ja schon ein kleiner, feiner Unterschied. Ja, deswegen wird's. Moment, ich muss mal hier kurz was nachschauen. Na toll, jetzt haben wir die nächste Ecke, die so komisch verschimmelt ist im Schlafzimmer. Habe ich gerade ein bisschen eingesprüht. In der Hoffnung, dass es mal weggeht. Ja, toll. Das ist wunderbar passend. Nächste gute Neuigkeit in dem Kindergarten. Das ist keine gute Neuigkeit. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir auf kurz oder lang, beziehungsweise mittelfristig aus Düsseldorf wegziehen werden. Und zwar Richtung Heimatstadt meines Göttergatten. Und zwar mit dem Hintergrund, dass wir da hoffen, ein Häuschen zu erben. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählen kann. Ich weiß überhaupt nicht, wer überhaupt diesen Podcast hört. Hand hoch, wer hört diesen Podcast? Also, Ja, wir, also auf jeden Fall, wir hoffen, dass wir ein Haus zu erben, also das Elternhaus von dem Vater vom Göttergatten. Und ja, da wohnt jetzt noch jemand drin, also die Tante wohnt da drin, die soll auch lebenslang drin wohnen bleiben. Das ist überhaupt kein Thema. Wir haben aber gedacht, dass wir ja nicht wissen, wie lange sie da drin wohnt, ob sie jetzt noch irgendwie ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte ist. Mal gucken. Wir aber trotzdem gerne in das Haus einziehen würden und natürlich wir unsere Kinder nicht unbedingt ihren Lebensmittelpunkt wegnehmen wollen, wollen wir schon relativ bald, sobald wir wissen, ob wir das Haus haben können oder nicht, eigentlich auch da in die Richtung ziehen, damit die Kinder da schon anfangen können, sich zu integrieren. Was für mich bedeuten, würde ja natürlich die große Pendelei zwischen meiner jetzigen Arbeitsstätte und zu Hause, weil ich eigentlich nicht vorhatte, den Job zu wechseln, weil ich mit meinem Job eigentlich sehr zufrieden bin und den weiterhin auch da ausüben möchte, wo ich gerade bin. Aber ich denke, aufgrund der aktuellen Corona-Situation hat sich ja gezeigt, dass man ja durchaus in der Lage ist, über längeren Zeitraum von zu Hause auch komplexere Tätigkeiten auszuführen, und ich wüsste nicht, warum sich das in der Zukunft ändern sollte. Also ich werde natürlich dann klar pendeln müssen, immer wieder, aber wenn ich jeden Tag ins Büro fahren, also würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt tun, jetzt, dass wenn ich in Düsseldorf bleiben würde. Also werde ich schon meine Homeoffice-Tage in Anspruch nehmen, dass ich auch jede Woche wirklich auch von zu Hause aus arbeite. Ja, sonst steht auch die große Steuererklärung für 2020 an. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, wo und was und wohin ich eintragen muss. Und ich habe keine Lust, einen Steuerberater zu bezahlen. Und ja, einfach Zähne zusammenbeißen, Steuererklärung machen. Abgeben. Es ist immer das Gleiche, ne? Ich habe immer so, ich habe nie Bock da drauf, und dann mache ich das, denke, ach, so schlimm war das doch gar nicht. Ja, so schlimm war das doch gar nicht. Ja, bin mal gespannt, wie viel ich dieses Jahr kriegen werde, weil ich ja, ich glaube, 600 Euro dieses Homeoffice in Anspruch nehmen kann, Corona-mäßig, und weiß ich aber nicht, weil ich habe ja irgendwie so einen Corona-Zuschuss bekommen im Dezember, ob das jetzt mit dazu zählt irgendwie, und mal gucken, wie das alles wird. Ach, vielleicht gebe ich wirklich eine Steuerberater und gut ist. Da keine Lust, mich damit rumzuplagen. Ja. Aber Steuerberater sind so teuer. Das heißt, immer mehr, für Dezember mehr ist das, was man zurückbekommt am Ende. Lust. Ja, egal. Ja, was gibt es denn sonst noch Neues? Außer, dass ich heute todmüde bin und irgendwie heute Morgen gedacht habe, ich kann einfach nicht mehr, weil die Nacht ein bisschen anstrengend, die Nacht war gar nicht so anstrengend, aber Kindchen hat sich einfach mal um kurz vor 4 gemeldet, und dann habe ich so ewig gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. Und dann hat das Kindchen sich wieder gemeldet, und da war ich seit 6 Uhr, kurz nach 6 wach. Göttergatter hat sich nochmal hingelegt. Mutti ist brav mit dem Kind im Wohnzimmer geblieben und gespielt. Ja, wie es halt eben ist. Mit kleinen Kinderchen. Aber ich freue mich schon. Diese Woche sind nur 3 Tage, beziehungsweise 2,5 Tage. Nächste Woche sind es 3 Tage. Und dann noch eine Woche. Und dann habe ich es geschafft. Dann muss ich nie mehr arbeiten. Dann habe ich erstmal frei. Und das ist echt etwas, worauf ich mich total freue. Weil, ich muss sagen, ich find gerade auch diese doppelte Anstrengung zwischen Arbeit und Arbeit und Kind und alles, das ist gerade anstrengend. Aber da beschwere ich mich ja ständig drüber und bringt ja nichts. Bringt ja gar nichts, sich dauernd zu beschweren. Ja. Aber ist ja bald vorbei. Und es schneit. Seit Tagen. Nicht seit gestern. Seit gestern schneit es. Der Schnee bleibt liegen, teilweise. Und die Straße sieht ganz schön vereist aus. Und ich muss am Donnerstag zum Frauenarzt. Ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Ob ich mit der Bahn fahre oder Haufen Geld für ein Taxi ausgebe. Mal schauen. Naja, das war's erstmal von mir. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.